Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ein sehr, sehr, sehr sinnliches und irdisches Thema. Nämlich schlicht um die Frage, woher kommt unser Wasser? Ja? Dieser wunderbare Saft, Prost, der zu den vier Elementen gehört, den vier Elementen, die die Griechen als die Elemente, als die ursprünglichen Elemente anerkannt hatten und erzählt haben, nämlich Wasser, Luft, Erde, Feuer. Also woher kommt das eigentlich? Ich will hier gar nicht über die magischen Eigenschaften von Wasser sprechen. Wie es kommen kann, dass ein Gas mit einem anderen Gas zusammen verbunden sich zu einer Flüssigkeit verbinden kann. Sondern ich will schlicht und ergreifend auf die Frage hinaus, war das Wasser schon immer auf der Erde oder ist es von außen auf die Erde eingetragen worden? Wie ist überhaupt Wasser entstanden? Ja? Also woher kommt unser Wasser? Und das hat natürlich in der Tat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das können Sie sich ja vorstellen, denn in letzter Zeit ist es uns gelungen, immer mehr und mehr darüber zu erfahren, woher unser Wasser kommt. Allerdings außerordentlich kontrovers. Aber fangen wir mal nicht mit den kontroversen Dingen an, fangen wir erstmal mit den Dingen an, wo wir ganz sicher sind. Jedes Kind weiß, Wasser ist H2O. Also besteht aus einem Element, das heißt Wasserstoff, Hydrogen, das ist das H, und aus dem O, das ist der Sauerstoff, Oxygen. Ja, fangen wir doch einfach mal an und fragen, woher kommt eigentlich Wasserstoff und Sauerstoff? Naja, beim Wasserstoff müssen wir schon ziemlich nah an den Anfang des Universums gehen, denn Wasserstoff ist das erste Element, das im Universum überhaupt entstanden ist. Und zwar lange bevor irgendein Stern gestrahlt hat, gab es bereits jede Menge Wasserstoff im Universum. 75% des Materials im Universum, das aus leuchtender Materie besteht, ist aus Wasserstoff. Wie kommt das zustande? Nun, ganz früher, also kurz nach dem Urknall, also ganz, ganz vorne, war es sehr, sehr, sehr heiß. Es war so heiß, dass es praktisch überhaupt nichts anderes gab als Elementarteilchen. Es gab ein paar Quarks und es gab ein paar Elektronen und es gab ein paar Quarks und ein paar Elektronen und die Temperatur fiel ja ständig. Warum? Klar, das Universum expandierte ja von Anfang an, praktisch vom ersten Moment an, wenn man so sagen darf. Und durch die Expansion ging die Temperatur im Universum langsam, aber systematisch runter. Von 10 hoch 32 Kelvin, also richtig heiß, auf einige Trilliarden Kelvin, immer noch heiß, auf einige Billiarden Kelvin. Oh, da wird es interessant, da kommen die ersten Teilchen, nämlich die Quarks verbinden sich zu Protonen und zu Neutronen. Und dann bei ungefähr 10 Milliarden Kelvin ging es los. Und es entstanden die ersten Elemente. 3 Minuten nach dem Big Bang hatte sich das Material auf einige 100 Millionen Grad abgekühlt und es entstanden Wasserstoff und Helium. Zu jedem Neutron gab es 7 Protonen und deswegen gibt es grob 75% Wasserstoff am Anfang und 25% Helium. Heliumkerne bestehen aus 2 Protonen und 2 Neutronen. Wasserstoff besteht nur aus einem Proton. Dann gibt es noch ein Isotop. Sie wissen ja, Isotope, das ist die Sache mit den Atomkernen, wo die Anzahl der Protonen zwar gleich bleibt, aber die Anzahl der Neutronen sich verändert. Und Deuterium, das ist schweres Wasser. Es hat ein Neutron und ein Proton im Kern. Normaler Wasserstoff hat nur ein Proton. Und wie gesagt, es gab also Wasserstoff, Deuterium und Helium. So, nach 3 Minuten war das alles erledigt. Das waren aber nur Wasserstoffatomkerne. Das war noch kein Wasserstoff. Weil ein Wasserstoffatom besteht ja, Atome sind ja elektrisch neutral, aus einem Elektron, denn es ist ja nur ein Proton im Kern. Ein Wasserstoffatom besteht aus einem Elektron und dem einen Proton. Ja, was war jetzt mit den Elektronen? Ja, mit den Elektronen, das war dumm in dem Moment, weil es war noch viel zu heiß, als dass die Elektronen irgendein Interesse daran gehabt haben könnten, sich ihrer Freiheit beraubt zu sehen und von einem Atomkern eingefangen werden zu können. Ja, die Elektronen waren sozusagen völlig frei, schwebten die zwischen den Helium-Atomkernen und den Wasserstoff-Atomkernen. Bis eines Tages, ungefähr 300.000 Jahre nach dem Big Bang, also die Temperatur auf unter 3000 Grad absank. Und dann wurden die Elektronen, hatten sie so wenig kinetische Energie, also Bewegungsenergie, dass sie von den Atomkernen eingefangen wurden. Und wir hatten ein Universum, das bestand aus neutralem Wasserstoff und Helium. Naja. So weit, so gut. Haben wir also den Wasserstoff schon mal parat. Was jetzt mit dem Sauerstoff? Wo kommt der her? Wieso sind überhaupt nur Wasserstoff und Helium entstanden im frühen Universum? Wieso? Da hätte doch gleich noch mehr entstehen können. Ne? Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, hätte doch, warum eigentlich nicht? Ja, das liegt daran, weil das Universum ja expandiert. Und es expandierte so schnell, dass also in dem Moment, wo der zweite Gang, also Helium, bei der primordialen Nukleosynthese, das war jetzt ein schönes, ich könnte mir ja auch mal ein Fachwort gönnen, nicht? Primordiale Nukleosynthese ist die Elemententstehung am Urknall. Dieser zweite Gang der primordialen Nukleosynthese beim Helium, das war, konnte gerade noch eingelegt werden, aber beim dritten Gang, beim Lithium, war schon fast nichts mehr zu holen. Also es gab so gut wie fast überhaupt kein Lithium mehr. Und danach war das Universum zu kalt. Da ging nichts mehr, ist klar. Expansion, Temperatur kühlt, Temperatur geht runter, Feierabend. Also alle schweren Elemente jenseits vom Helium, die können gar nicht beim Urknall gemacht worden sein. Nun wissen Sie natürlich als alter Alpha Centauri-Gucker längst, worauf ich hinaus will, schwere Elemente werden in Sternen erbrütet. Brauchen wir im Grunde genommen gar nicht mehr drüber zu reden. Sauerstoff ist ein Element, das entsteht genau dann, wenn der Stern in eine Energiekrise gerät. Die Energiekrise, die besteht nämlich darin, dass in seinem Innern irgendwann sein Wasserstoffkern, in dem ja Wasserstoff zu Helium erbrütet wird, dass der irgendwann zu Helium, komplett zu Helium verwandelt worden ist. Ja, dann bricht bei dem Stern die Krise aus, denn der leidet ja unter seiner eigenen Schwerkraft. Ja? Ist klar, der Stern, Schwerkraft gegen Druck, den Druck erzeugt er durch die Kernfusion im Innern. Wenn jetzt im Innern dieser Fusionsofen aufhört, ja, dann drückt der Stern auf diesen Kern drauf, der Kern schrumpft, wird heiß, dieser Heliumkern, und fängt an, die nächste Brennstufe anzuregen. Und dann entsteht zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Naja, und wenn der Stern irgendwann mal aufgehört hat zu brennen, dann dehnt er sich aus, ja, wird zum roten Riesen. Und naja, dabei wird bereits schweres Material an die Umgebung zurückgegeben. Dann gibt es welche, die werden planetarische Nebel, also geben ganze Hüllen, die abgeschossen werden. Und natürlich im schlimmsten Fall Supernova-Explosionen, die sind ja jenseits von Gut und Böse, die schmeißen praktisch alles an schweren Elementen raus, was sie in sich erzeugt haben. Auf jeden Fall, Sauerstoff kommt aus den Sternen, wird von den Sternen ins interstellare Medium zurückgegeben. Und dann ist das interstellare Medium mit Sauerstoff angereichert. Nun ja, so weit, so gut. Jetzt haben wir also Wasserstoff und Sauerstoff. Wie kriegen wir jetzt Wasser hin? In den letzten Jahren hat man nämlich Folgendes beobachtet. In Gaswolken, in großen Gaswolken, im interstellaren Medium, übrigens, das ist ja eine merkwürdige Erscheinung, nur mal am Rande bemerkt. Also zum Beispiel hier im Studio, dass die Luft, also das Gas, ist ja überall gleich verteilt. Kein Mensch käme auf den Gedanken, dass die Luft sich sozusagen an einer Stelle konzentriert. Ja? Dass die Luft sich sozusagen unter ihrem eigenen Gewicht an einer Stelle zusammenballt. Hat man auf der Erde noch nie beobachtet. Ist klar. Denn man hat nicht genug Luft. Ja, die Luft verteilt sich überall gleich, weil ihre Bewegungsenergie ist viel größer als die Energie, die in ihrer Masse steckt. So. Aber im interstellaren Medium, da kann natürlich so eine Gaswolke, wenn die richtig groß wird, ja, dann fällt die unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Und das ist also gewissermaßen das, was man sich nicht so einfach vorstellen kann, dass sich nämlich Material wirklich zusammenballt. Was man ja hier auf der Erde überhaupt nie passieren kann. Also so, in diesen Gaswolken hat man ja alles Mögliche entdeckt. Alle möglichen Moleküle, Ameisensäure, Methanol, Ethanol, alles Mögliche. Und Wasser. Und zwar irrsinnige Mengen an Wasser. Wenn das stimmt, was da beobachtet worden ist, wenn die Berechnungen stimmen, dann wird also an jedem Tag in einer Wolke, das ist die Orionwolke, 60 Mal die Menge des Wassers produziert, die wir auf der Erde in den Ozeanen haben. Das ist ganz ordentlich. Ich meine, für so eine riesengroße Wolke, die ein paar Lichtjahre groß ist, ist das nichts. Aber es wird produziert. Und in den Gaswolken nun entstehen ja wieder neue Sterne. Merken Sie, worauf ich hinaus will. Könnte es sein, dass in der Frühphase des Sonnensystems, also als es gerade dabei war, sich zu formieren, als sich in der Mitte der Stern bildete und um diesen Stern herum diese Scheibe bildete, aus dieser Scheibe ja dann die Planeten sich heraus formten, könnte es sein, dass das Wasser sozusagen schon in dieser Anfangskonfiguration drin war, oder ist das Wasser ganz anders entstanden? Nun ja, also was wir momentan wissen ist, wie gesagt, dass in den Gaswolken Wasser in erheblicher Menge schon vorliegt. Soweit, so gut. Ich habe Ihnen aber immer noch nicht gesagt, wie es eigentlich entstanden sein könnte. Na, also gut, dann will ich Ihnen das mal sagen. Das Stichwort ist Norwegen. Genau. Also, das Stichwort ist Staub. Staubteilchen bestehen aus Kohlenstoff, Stickstoff, Silizium, Eisen, alles, was so übrig ist, wenn so ein Stern zum Beispiel seine Hüllen ablässt. Diese Hüllen, die dehnen sich ja aus. Und wie beim Universum auch, Expansion bedeutet immer, Temperatur geht runter. Diese heißen Hüllen der Sterne, wenn die expandieren, werden sie kälter. Und die schweren Elemente, die bilden Staubteilchen. Also richtigen Dreck. Man hat unlängst Staub im Sonnensystem gefunden, der ist so ähnlich wie Asphalt. Also Gewinnt Douglas Adams Vorstellung von einer intergalaktischen Umgehungsstraße eine ganz neue Bedeutung. Das hat man mit einer Sonde gefunden, die durchs Sonnensystem durchfliegt und praktisch online, also in ihr, selbst analysiert die Staubteilchen, die sie einfängt. Seitdem wissen wir, dass der Staub im Sonnensystem also mehr so ein tärischer Schmier ist. Aber dieser tärische Schmier ist natürlich, brauchen Sie nur mal zu gucken, hat eben Oberflächen wie Norwegen. Ja? Fjorde. Und diese Art von Oberfläche ist es, die nun dazu führt, dass zum Beispiel, können Sie sich vorstellen, ja, Stavanger Fjord und wie die alle heißen, das ist natürlich übertrieben, aber diese Oberflächen bedeuten vor allen Dingen, dass die einzelnen Atome die Möglichkeit haben, sich aneinander zu lagern. In einem normalen Gas ist der mittlere Abstand zwischen zwei Atomen ja dadurch definiert, wie heiß das Gas ist. Aber auf dem Staubteilchen, wenn da also mal der Wasserstoff an einer Stelle hineingefallen ist und es kommt ein anderes Wasserstoffatom dazu, dann bildet sich ein Wasserstoffmolekül. Bei dieser Molekülbildung wird Energie frei, das Staubteilchen wird heiß und das Wasserstoffmolekül, also H2, driftet von dem Wasser, von dem Staubteilchen weg ins interstellare Medium. Ja, also bei der Verbindung von zwei Atomen zu einem Molekül wird Energie frei, dran denken. Und diese zwei können sich zum Beispiel mit einem Sauerstoffatom zu Wasser verbinden. So muss man also Staub haben, um Wasser machen zu können. Und das stimmt auch, offenbar in diesen Gaswolken gibt es jede Menge Staub. Überall da, wo man viel Staub findet, findet man auch viel von dem Wasser. So, und jetzt können wir uns schon vorstellen. Also nehmen wir mal an, ich muss mich richtig hinstellen, weil das ist jetzt nicht ganz einfach. Wir haben also diese Scheibe, und diese Scheibe um die Ursonne herum, die Sonne zieht über diese Scheibe ständig Material an, und in diesem Material gibt es Kometen, jede Menge Felsbrocken, die man heute noch als Kometen sieht, damals aber hunderte von Milliarden von Staubteilchen, die aufeinander gedonnert sind, und alle könnten unter Umständen ein bisschen Wasser gehabt haben, nicht? Und die donnern aufeinander, dadurch wird es heiß, also es entstehen die Planeten dadurch, dass diese Teilchen aufeinander fliegen, immer schneller und schneller Einstürze auf diese Urplaneten aufkommen. Und jetzt ist die Frage, wenn das alles so heiß war, und es war ja richtig heiß, es war ja glutflüssig, kann dann Wasser auf unserem Planeten geblieben sein? Oder ist das Wasser nicht praktisch sofort verdampft? Weg, psch, weg, weg. Das ist die große Frage, um die es geht. Die Frage ist noch nicht ganz klar. Und man kann sie nicht eindeutig beantworten, denn wir haben eine ganze Reihe an merkwürdigen Hinweisen. Erstens, fangen wir mal mit den Merkwürdigkeiten an. Es gibt also eine Hypothese, dass gewisse Löcher in der Atmosphäre, und zwar Strahlungslöcher, durch Wasserwolken zustande kommen. Wasserwolken in 1000 Kilometer Höhe, verursacht durch kleine Kometen, die täglich und dauernd auf die Erde draufbrettern und ihren Wassergehalt beibringen. Die würden in der Lage sein, 2,5 Zentimeter pro 20.000 Jahren an Ozeanwasser zu erzeugen. Demgegenüber stehen aber Eisenoxidbänder, die man in den Sedimenten findet. Eisenoxid entsteht nur in der Gegenwart von Wasser. So, das heißt also, sonst wäre das Eisen schon längst im Erdkern versackt, damals, als es noch glutflüssig war. Also wir haben sowohl Hinweise darauf, dass wir jede Menge Wasser vom Universum bekommen, durch dieses kleinen Kometen, aber auch jede Menge Hinweise darauf, dass das Wasser schon auf der Erde gewesen ist. Letztlich kommen die Bestandteile aus dem Kosmos. Wir sind also heute noch nicht wirklich in der Lage zu erklären, ob das Wasser auf der Erde schon immer da war oder ob es von außen eingetragen worden ist. Letztlich können wir es vielleicht nur mit Faust halten, der in seinem, wie hat der Goethe in seinem Prolog geschrieben, ja? Und Stürme brausen um die Wette, vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, und bilden wütend eine Kette der schlimmsten Wirkung ringsumher.